Упражнение 5, страница 36. А. Haben, hafen, ha, han, hat, hand, hund, hundert, haus, haupt, heimat, heißen, Heft, Herz, hell, helfen, her, heben, hier, heiß, hin, hinten, hilft, Himmel. B. Freiheit, Einheit, Wahrheit, Klarheit, wahrhaft, lebhaft, standhaft, fabelhaft.